Der Zentralvorstand des laotischen Revolutionären Jugendverbandes des Volkes widmete dem Genossen Kim Jong-un ein Geschenk. Son Tano Tamawong, Sekretär des Zentralvorstandes des laotischen Revolutionären Jugendverbandes des Volkes, übergab am 28. September dem Vorsitzenden des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVRK Kim Jong-nam das Geschenk.